Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Bytegeflüster-Podcasts. Heute spreche ich mit Claudia von ZARA, dem Verein für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Hallo Claudia. Hallo Clemens. Ja, fangen wir mal kurz an zu deiner Person. Was ist quasi dein Werdegang und wie bist du schlussendlich dann zu ZARA gekommen? Also ich bin von der beruflichen Ausbildung her Journalistin, habe auch ganz lange als Journalistin gearbeitet, habe Print gemacht und Radio unter anderem für FM4 und Ö1. Habe dann ein paar Expeditionen unternommen ins Ausland, war nach dem Krieg in Bosnien und habe dort Wahlen mit organisiert und danach einige Jahre in New York, wo ich dann wieder als Korrespondentin gearbeitet habe. Und muss sagen, dass ich die Arbeit von ZARA schon seit von Beginn an kenne und damals eben bereits auf dem Sender FM4 eine Antirassismus-Kampagne gestartet habe dort, gemeinsam mit der NGO SOS Mitmensch. Und die Stellenausschreibung von ZARA, als sie dann daherkam, hat mich angelacht und dann habe ich beschlossen, okay, dann arbeite ich jetzt sehr gerne mal für ZARA und das hat dann auch geklappt. Wie lange gibt es jetzt ZARA eigentlich schon in Österreich? Also ZARA gibt es jetzt im 12. Jahr, gegründet worden 99. Und es ist eben hervorgegangen aus einer Initiative von Studentinnen, die damals noch bei Helping Hands eine Hotline quasi eröffnet haben, wo Opfer und Zeuginnen von Rassismus einfach die Vorfälle melden konnten. Und der Ansturm dort war so stark, dass daraus quasi ZARA entstanden ist. Also es war einfach klar, es gibt eine Notwendigkeit, diese Fälle zu behandeln, die Opfer und Zeuginnen zu betreuen, rechtlich zu beraten, dass klar war, man muss was Eigenes daraus machen sozusagen. Jetzt habt ihr in eurem Titel auch den Begriff Zivilcourage drin. Wie definiert ihr den Begriff Zivilcourage, beziehungsweise was umfasst der bei euren Arbeiten? Also wir sagen, dass Zivilcourage hier das Auftreten dann quasi gut ist, wenn jemand beobachtet, dass jemand anderem einfach ein Unrecht zuteil wird. Also wir machen den Begriff sehr weit auf. Ja. Und setzen natürlich in unserer konkreten Arbeit, setzen wir natürlich im Speziellen eben bei rassistischen Diskriminierungen und auch also Tätigkeiten einfach ein. Aber generell sagen wir, Zivilcourage ist einfach dann erforderlich, also Einschreiten in egal welcher Form ist einfach dann erforderlich, wenn jemand anderem ein Unrecht geschieht, wenn man nicht einfach zuschauen möchte. Und das kann in ganz unterschiedlichen also Arten und Weisen passieren. Das heißt nicht immer, dass man aufstehen muss und anfangen muss, mit dem oder der Täterin zu diskutieren, sondern man kann auch also ganz anders eingreifen, also subtiler eingreifen sozusagen, indem man einfach von der Situation ablenkt. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die man da einsetzen kann, ohne dass man quasi selbst ein blaues Auge riskiert. Ohne dass man selbst in Gefahr gerät. Genau. Oder selbst dann am Ende eine halbe Stunde rumdiskutiert. Manchmal, also mir ist es zumindest schon mal so gegangen, also bevor ich mich auch näher quasi damit beschäftigt habe, wie kann man denn eigentlich agieren, wie kann man handeln, habe ich mir auch schon überlegt, habe ich jetzt Zeit, eine Viertelstunde zu diskutieren? Antwort war nein, weil ich hatte es eilig und habe dann nichts gemacht. Und es gibt auch Dinge, die gehen schnell und also ja, eingreifen ist auf jeden Fall immer gut. Jetzt hast du das schon kurz angesprochen, ihr seid quasi Anlaufstelle, wenn jemandem etwas auffällt. Was sind noch so eure weiteren Tätigkeiten im Rahmen eurer Vereinsarbeit? Ja, also wir haben eben zum einen eine Beratungsstelle für Opfer und Zeugen von Rassismus. Das heißt, Menschen, die rassistische Vorfälle beobachtet haben oder diese selbst erlebt haben im eigenen Körper und Geist, können zu uns kommen und können sich rechtlich beraten lassen. Rassistische Diskriminierungen sind eben nach dem Gleichbehandlungsrecht verboten und sind strafbar. Und zum anderen bieten wir, also es ist unser zweiter Schwerpunkt der Arbeit, ist quasi Sensibilisierungsarbeit für die Problematik von Rassismus, von Diskriminierung. Und in diesem Bereich bieten wir Trainings an und versuchen natürlich auch Sensibilisierung durch eine starke Öffentlichkeitsarbeit. Wo bietet ihr diese Trainings an? In Schulen? Geht ihr auf Vereine zu? Wo konkret spielt sich das dann alles ab? Also Trainings bieten wir also verschiedensten Interessensgruppen an. Ein ganz großer Bereich sind natürlich die Schulen, aber eben nicht nur Schülerinnen, sondern auch die Pädagoginnen oder also Menschen, die im Bereich Weiterbildung tätig sind, gehen auch natürlich zu auf Organisationen, die selbst Beratungsarbeit leisten, beziehungsweise gehen auch zu Institutionen, Verwaltungen beispielsweise, bei denen klar ist, auch sie müssen eben die Gleichbehandlungsgesetze umsetzen und eben also ihre eigenen Policies auch dementsprechend ändern und machen dort eben auch Schulungen. Also das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot, das wir da haben. Jetzt habe ich mich im Vorfeld natürlich etwas informiert und schlau gemacht. Euer Kernbereich, euer Wirkungsbereich ist im Moment im größten Teil in Wien. Ja. Gibt es auch Tendenzen oder wollt ihr auch österreichweit aktiver werden, zum Beispiel in Tirol? Also wir würden sehr, sehr gerne österreichweit aktiver werden, sprich eben auch solche Beratungsstellen vor Ort haben in den Bundesländern. Es ist uns leider aufgrund der finanziellen Ressourcen unmöglich, das zu machen. Ja. Also wir kooperieren mit Organisationen in den Ländern zusammen und es ist auch so, dass es einen Austausch gibt, beziehungsweise dass Stellen, bei denen sich Menschen eben melden und es eigentlich ein Fall für uns wäre, das dann quasi an uns weiterleiten und umgekehrt. Aber wir haben leider keine Ressourcen, um da selbst was aufzumachen. Es gibt in Graz gibt's eine Stelle, eben Helping Hands, die ein ähnliches Angebot haben wie wir, also die auch dezidiert diese Beratung machen, aber sonst macht es so, wie wir das tun, eigentlich niemand. Ja. Und das ist natürlich sehr schade, weil dadurch bekommt man auch natürlich einen schlechteren Überblick darüber, wie die Situation in Österreich weit ist. Wir sammeln und dokumentieren ja auch die Fälle und kategorisieren sie auch, stellen anhand dieser Kategorisierung eben auch fest, was sich in welchen Bereichen abspielt, und müssen natürlich sagen, dass wir aus den Bundesländern, besonders wenn sie weiter entfernt sind, weniger Meldungen bekommen, ganz einfach, weil der Weg offenbar zu weit ist. Man kann Dinge über Telefon klären, aber wenn jemand wirklich von einem rassistischen Vorfall betroffen ist, dann hilft schon ein persönliches Gespräch mit einem Berater. Und diesen Schritt wagen dann viele Leute einfach nicht mehr. Ja, okay. Sondern müssen sich dann halt jemanden vor Ort suchen und ja, das ist einfach die Situation. Wie schaut das mit Unterstützung aus zum Beispiel öffentlicher Hand aus oder von öffentlichen Institutionen, größeren Vereinen oder Unternehmen? Bekommt ihr da auch Unterstützung? Also Zara finanziert sich im Wesentlichen aus den Mitgliedsbeiträgen der fördernden Mitglieder. Also aus Spenden, und wir bekommen für einen Teil unserer Aufwendungen für die Beratungsstelle eine Förderung von der Stadt Wien, von der MA17, Abteilung für Integration. Aber es reicht natürlich leider hinten und vorne nicht. Ja. Das heißt, wir müssen uns eben immer um zusätzliche Mittel bemühen, also sei es dadurch, dass wir eben Projekte entwerfen und umsetzen und dafür wieder gesondert um Fördermittel ansuchen oder uns dafür eben Sponsoren suchen müssen. Beziehungsweise versuchen wir natürlich auch unser Spendenvolumen da zu erhöhen. Es gibt bei euch ja den jährlichen Rassismusreport. das ist jetzt eigentlich schon etwas, das ich eigentlich vorm Verein selbst gekannt habe. Was sammelt die da an Daten? Was ist im Rassismusreport dann alles zu finden? Also ich habe das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Im Rassismusreport wird eine Auswahl der Fälle, der rassistischen Vorfälle, die uns gemeldet wurden, innerhalb eines Jahres abgebildet. Wir versuchen das in möglichst neutraler Sprache zu machen, damit man einfach nachlesen kann, was sich so tagtäglich auf den Straßen, an der Supermarktkasse, auf der Bank, zum Teil eben auch bei Behörden abspielt und was sich also Menschen anhören müssen, nur weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder vermeintlich anderer Herkunft sind oder eben mit Vorurteilen und Bildern konfrontiert sind, die einfach aufgrund eines äußerlichen Merkmals auf sie drauf projiziert werden. Und dieser Rassismusreport zeigt eben, in welchem Ausmaß Rassismus einfach alltäglich in Österreich stattfindet und eben oft unbesprochen und unwidersprochen auch in der Situation. Und wir setzen uns eben für eine rassismusfreie Gesellschaft ein und zeigen mit dem Rassismusreport einfach gerne mal auf, also was alles passiert. Hast du eine gröbere Übersicht oder zumindest eine Idee, wie es jetzt mit den Meldungen und Fällen aussieht? Steigt die Zahl oder sinkt die Zahl der Meldungen? Oder ist es jetzt einfach so, dass einfach mehr gemeldet wird als früher? Also wir betreiben ja kein aktives Monitoring. Das heißt, die Zahl der Fälle, die also wir erheben, ist einfach die Zahl der Fälle, die uns gemeldet werden. Punkt. Das heißt, die Zahl, die wir haben, ist die Zahl, die wir haben und ist aber nicht die Zahl der rassistischen Vorfälle in Österreich. Ja, klar. Also dazu müsste man halt ganz, ganz anders dokumentieren, aufrufen, Monitoring betreiben, mit einzelnen Stellen zusammenarbeiten und so einen koordinierten Effort, den gibt es einfach noch nicht und es gibt auch keinen politischen Willen dafür. Jetzt kann man natürlich sagen, dadurch, dass wir den Rassismusreport ja doch schon jetzt zum 11. Mal machen, können wir natürlich schon sagen, okay, in dem und dem Bereich ist jetzt im Vergleich zu vorher ist mehr gemeldet worden, weniger gemeldet worden und daran kann man natürlich schon Tendenzen ablesen. Aber die Tendenz hat schon auch zwei Seiten. Zum einen kann das heißen, sind wirklich mehr Fälle in diesem Bereich oder dieser, sage ich jetzt mal, Rassismus gegen Hausnummer, Frauen mit Kopftuch hat tatsächlich zugenommen oder, und das heißt es immer auch, dass einfach die Sensibilität gegenüber dieser Problematik gestiegen ist. Also es hat immer diese beiden Komponenten. Und deswegen können wir nicht sagen, Rassismus hat zu oder abgenommen. Was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, dass die Sensibilität gegenüber dem Thema gestiegen ist, weil wir bekommen wesentlich mehr Meldungen von Zeuginnen. Ja. Also es gibt mehr Leute, die einfach sagen, ich habe Rassismus beobachtet oder das und das ist mir aufgefallen. Also von daher glaube ich, dass sich da schon was bessert. Okay, das ist ja zumindest ein kleiner Lichtblick, kann man sagen. Das ist eigentlich schon ganz gut, also wir freuen uns darüber. Ja. Weil es heißt, es fällt auf. Leute nehmen das wahr, ja. sind sensibel geworden, trauen sich auch, das eben zu melden. Also das ist schon ein ganz guter Schritt. Dann würde ich sagen, war es das im Großen und Ganzen? Hast du noch irgendetwas zu sagen oder vielleicht eine kurze Info, an wen man sich wenden kann, wenn man Zeuge eines Vorfalls wird? Also man wendet sich dann direkt an euch in Wien? Gerne uns eine E-Mail schreiben oder eben über das Kontaktformular unserer Website. Also das einfach unsere Beratungsstelle kontaktieren. Ich sage vielleicht nochmal ganz schnell unsere URL. Das ist die www.zara.or.at. Dort findet man also sämtliche Informationen zu Kontakt, Beratungsstelle, Meldeformular und so weiter. Und ja, und ich würde mich sehr freuen, also wenn sich noch mehr tut in der Hinsicht und möglichst viele Menschen beginnen, ihre Vorurteile und Bilder zu überdenken, bevor sie vielleicht was Rassistisches sagen. Ja. Ich denke mir, das ist das Beste, was passieren kann. Auf alle Fälle. Dass es einem vorher auffällt. Ich glaube, jeder hat irgendwo Vorurteile im Kopf. Und manche sind halt rassistisch. Und ich glaube, wenn man mal so weit ist, dass es einem vorher schon einfällt und sich denkt, na hoppla, das weiß ich doch jetzt gar nicht, sondern das ist doch nur so ein blödes Ding, das in meinem Kopf steckt, dann glaube ich, ist schon viel, viel erreicht. Auf alle Fälle. Danke für das interessante Gespräch. Ja, danke auch.